Läuft jetzt? Ja. Okay. Yes, it runs. Well. 7, 7. Folge. Ja. Ich war jetzt, wir haben ja so lange nichts gemacht, ne? Also ich hatte jetzt einmal geguckt, so ich hatte ja überlegt, was man ja irgendwie besprechen könnte, und dann gucke ich so auf meinen Dateien rum und so Folge 6 gecancelt und dann irgendwann nochmal Folge 6 und neue Themen, und ich so, die kommen dir zwar bekannt vor, aber hast du die wirklich mal gehabt oder so? Und dann weiß ich auch nicht. Und dann fiel mir aber auf, doch, wir hatten darüber gesprochen, und ja, und deswegen muss das dann Folge 7 werden heute. Ja, klingt kompliziert, ist es aber nicht. Nee, überhaupt nicht. Wir haben aber mal, irgendwann haben wir Folge 6 mal gecancelt. Also wir wollten drüber reden und haben es dann gecancelt und dann verschoben, und dann war es, glaube ich, irgendwann November. Ja. Aus Gründen. Richtig, verschiedene Gründe. Haben wir, glaube ich, mal in Folge 6 auch ausreichend erörtert. Sehr gern. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, so ist das. So. Du kommst heute relativ unvorbereitet, hörte ich. Ja, relativ. Ja, nachdem ich ja gestern spontan erfahren habe, dass wir uns heute treffen, unsere Damen haben es ja mal wieder ausgehandelt, habe ich dann überlegt, über was könnte man denn reden, über was die Welt noch nicht geredet hat. Fiel mir spontan nichts ein. Doch habe ich hier wieder so einen Zettel, den wir ja gar nicht haben, voll. Guck. Okay. Ja. Ja, habe ich heute Morgen zwischen Dusche und Klo. Zu viele Infos. Ja, habe ich da mal was notiert. Genau. Anfangen, also du bist ja total unvorbereitet. Hast du überhaupt irgendwelche Themen? Ja, so zwei, drei kleine. Ja. Dafür brauchen wir keinen Zettel. Du schaffst es ohne, das ist geil. Gut, dann bin ich heute der Zettelmann. Okay. Und als schönen Einstieg, ich war gestern weg. Gestern war ich weg. Wo warst du denn? Ich war gestern im Theater. Was? Ja, ich war gestern im Theater. Weißt du, so ein Ding, wo du dann sitzt und vorne ist so eine Bühne und irgendwann geht so ein Vorhang auf und dann sind da Darsteller und die machen was. Okay. So, also ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen. Theaterkarte. Mein Sohn war mit, also der Kleine. Und ja, und sie haben ein Stück gegeben und ich dachte so, im Theater, dieses Stück, dieses Thema im Theater, wie will man das denn umsetzen, bitte? Ja, was wurde denn gespielt? Das Boot. Was? Ja, habe ich mir gedacht. Genauso habe ich auch geguckt. Das Boot, das, wo es diesen Fernseh-Vierteiler gibt, mit Prochnow, Wennemann, Grönemeyer, ne, so das Boot eben, mit Mucke von Doldinger, ja. Dieses Boot im Theater. Da, wo es auch diese Kinofassung gibt, ne, von dem Vierteiler, das Boot, gleiche Schauspieler, im Theater. Im Theater, nicht im Kino, im Theater. Da muss man, da habe ich mir dann auch gedacht, ey, wie wollen die das machen? Ja, und wie haben sie es jetzt gemacht? Geil. Richtig geil. Das waren sieben Protagonisten, die das gespielt haben. Also dabei war dieser eine Spast, also dieser oberwichtig-tuerische Hitler-Jugend-Nazi-deutsche Unteroffizier. Mhm. Dann ein L.I., also der Captain halt, ne? Es muss ja. Dann der Berichtsschreiber, einer, der den Maschinenmat gespielt hat, also hier den wie hieß er denn noch? Wortfindungsstörung. Ja, der eben an den Maschinen, das Gespenst, der wie auch immer. Und ja, und dann noch so ein, zwei Matrosen halt. Mhm. So. Die hatten im Endeffekt wie ein großes Oval aufgebaut. In der Mitte hattest du so eine Sektion, da haben sie so verschiedene Skalen gemacht. Das sollte also wohl so die Kommandozentrale sein. Dann hatten sie auf der rechten Seite die Offiziersmesse mit Toilette dahinter Und auf der linken Seite war dann halt diese Unteroffiziersmesse, wo es dann auch im Maschinenraum geht. Also im Endeffekt auf einem relativ kleinen Raum diese drei Sektionen und dann war im Hintergrund halt noch eine Leiter, da konntest du halt hoch oben in den Turm und dann konntest du halt auf dieses Oval drauf und da oben war dann halt so ein, ne, eben die Brücke, wie das halt so auch ist. Und richtig schick gemacht, also oben standen dann immer so zwei rum, die guckten so mit Ferngläsern in die Landschaft, während unten gespielt wurde oder oben wurde dann irgendwas gesagt, während es dann unten irgendwelche Leute in den Kojen rumlagen. Die Toilette war besonders toll, das war eigentlich eher so ein Besenschrank, ne? Also macht einer einen Schrank auf, geht da auf Klo, aber die haben es super umgesetzt. Es war von den Dialogen her wirklich wie im Film, auch die Handlung ist dem nachempfunden, wie im Film. Irgendwann kamen dann die Wasserbomben und die haben sich da durch die Gegend geschmissen und so durch die Gegend gekegelt in den Dingen. Also mit Mucke-Untermalung, aber es war richtig geil. Es war richtig spannend. Das war, ich hätte also nicht gedacht, dass man wirklich mit 7 Leuten das so umsetzen kann. War es die Originalmusik? Nee, die haben Mucke, kam nicht die ganze Zeit. Waren ja eher Dialoge, weißt du, im Theater ja, muss man ja. Nee. Das vorweg. Das fing schon so richtig an, so mit diesem. Wie im Film dieses, dann hörst du ja dieses Wummern von dem Diesel, da kommt dieses Boot, ne, so aus dieser, du hast ja Wasser und plötzlich siehst du ja dann dieses Schemen von dem Bug von so einem 7C-Boot, ne, dann so rauskommen, ne, so aus diesem, ja, aus diesem Nichts, weil das Wasser ist ja trüb und dann irgendwann kommt das ja, ne, so dieser Anfang, der kam so schon ungefähr von der Mucke her, aber Doldinger Musik so in der Form haben sie nicht gespielt. Aber die haben halt ein paar Sachen eingespielt und es war sehr, das war mitreißend. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Okay. Richtig toll gemacht. Das Boot im Theater. Ich hätte nie gedacht, dass man das so machen kann. Aber klasse. Richtig klasse. Man kann also auch nochmal Glück haben, wenn man ins Theater geht. Ja. Kann man. Tja. Nicht schlecht. Gestern. Das Boot. Ja, hatte was. Siehst du? Bisschen rumgeschwärmt, zack, 7,5 Minuten durch. Wunderbar. Was machen wir jetzt in Minute 8? Hast du eine Kleinigkeit oder soll ich auf den Zettel gucken? Kleinigkeit ist im Moment, wir haben ja mal wieder, es ist wieder Zeitumstellung. Und wir führen ja unsere Tradition fort. Wir sind jetzt mittlerweile beim 8. Event angekommen. Bei der Fluktuation der Geocacher heutzutage darf man da ja schon von Tradition sprechen. Und wir haben das um 20.03 Uhr hatten wir es eingereicht. Da haben wir dann im E-Mail-Programm haben wir dann, ja, ihr Cache wurde, beziehungsweise das Event wurde übermittelt und liegt jetzt in Revion vor. 20.08 Uhr, herzlichen Glückwunsch, ihr Cache wurde gepublished. Also schick. Die deutschen Reviewer im Moment, die ich hatte das ja noch gleich über Twitter dann verbreitet. Also sie sind haben jetzt Schallgeschwindigkeit haben sie jetzt geschafft. Natürlich musste dann der Herr Richter natürlich gleich einschalten. Naja, da ist ja dann immer noch Luft nach oben. Also, wenn du nicht möchtest, dass ich darüber weiter erzähle, sag doch einfach was. Richter, aber wir wollten ja auch ein bisschen Atmo haben. Stimmt auch wieder. Nach der Kaffeemaschine beim letzten Mal, da war es ja so doof, da haben ja alle abgeschaltet und es hat keiner gehört. Da habe ich gedacht, dann streue ich das jetzt einfach mal so zwischendrin ein, weißt du? Gut. Also auf jeden Fall, es ist ja, ist Wahnsinn, wie schnell im Moment Caches freigegeben werden. Klar, muss man ein bisschen Glück haben, ein Reviewer muss auch am Rechner sitzen und dann sehen, dass das dann einläuft. Aber das war schon echt klasse. Ja, und deswegen am 26.03. stellen wir uns mal wieder in der Nacht auf den Parkplatz. Ja, wir werden wohl leider nicht kommen können. Das ist schade, weil ihr eine andere Verpflichtung habt. Ja, weil ich bin da in, wie heißt das, Kaff? Ich glaube, Dosenhausen, Schneverdingen oder so. Ja. Aber ja, es ist so ein. Ich muss mal gucken. Kleiner Vorort. Also ich soll da hin. Ja, so ein Vorort von Dosenhausen irgendwie. Hm. Naja, mal sehen, was da gibt. Also meine Holde, die muss da hin und ich fahre da mal mit und dann Ich lasse mich überraschen. Da soll ja auch irgendwie so ein Camp sein, aber mal sehen. Ja. Das war dein kleines Ding, was du da hattest. Ich habe mehr, aber lass mal weiter mit deinem da. Okay, ich habe mal ein großes Ding. Okay. Weil ich war zufällig auf der Seite vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Okay. Und da bin ich mal wieder über ein Thema gefallen, was ja für einige Leute ein mega Dorn im Auge ist, für andere Leute interessant ist, was seit 1800, keine Ahnung, für Deutschland eigentlich relativ irrelevant war, aber immer näher kommt. Das wäre? Und es soll ja schon Caches gegeben haben, die aus diesen Gründen archiviert wurden, oder einen zumindest, von dem ich weiß, oder meine gehört oder gelesen zu haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, das ging so ein bisschen an mir vorbei, weil der Owner der Ansicht war, dass er die Suche seines, ich glaube es war Nachtcache, diesem Risiko nicht mehr aussetzen wollte. Darum jetzt meine Frage an dich. Was ist zu tun, wenn du einem Wolf begegnest? Gute Frage. Ja, habe ich mir gedacht. Wüsste vielleicht auch spontan der ein oder andere unserer Hörer, der eine oder der andere unserer Hörer, auch nichts drauf zu sagen. Also ja, auf jeden Fall nicht näher an das Tier rangehen, weil dass es sich bedroht fühlt und dann eventuell angreifen würde. Das wäre so die erste logische Schlussfolgerung meinerseits. Ob das jetzt noch richtig ist, sei mal dahingestellt. Ich habe mir hier mal was notiert. Das habe ich von dieser Seite vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. Mhm. Was ist zu tun, wenn du einem Wolf begegnest? Da heißt es, aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte kann festgestellt werden, dass Angriffe von gesunden, freilebenden Wölfen auf Menschen in Deutschland nicht dokumentiert sind. Wölfe sind extrem scheu. Es ist überaus selten, dass Spaziergängerinnen und Spaziergänger einen Wolf aus der Nähe zu Gesicht bekommen. Falls es doch dazu kommen sollte, werden folgende Verhaltensregeln empfohlen. Nicht versuchen, Wölfe anzufassen oder zu füttern. Logisch. Weiß ich nicht, ob das logisch ist. Also, möchtest du mal einem ausgewachsenen Keiler in freier Wildbahn begegnen? Nein. Es gibt hier Gegenden in Deutschland, da meinen Leute, sie müssen Futtermais auslegen, damit die armen Tiere über den Winter kommen. Also diese armen Tiere, die dreimal im Jahr werfen, weil wir eh schon viel zu viel davon haben, die und das deshalb tun, weil sie ja genau wissen, dass sie über das ganze Jahr genug zu fressen kriegen. Die werden dann auch noch gefüttert. Wunderbar. Oh, eine Schneeflocke. Komm, lass mal was Mais auslegen, die armen Wildschweine. Hm. Also so dieses, ne? Nein, und ich rede jetzt nicht davon, dass das Jäger machen, um sie vielleicht anzulocken in irgendeiner Form. Nein, das ist in urbanen Gegenden, also in Städten, in Wäldern in der Nähe von Städten, gehen irgendwelche Leute, die mit Jagd gar nichts zu tun haben, hin und schmeißen da Mais hin. Richtig. Aber zurück zum Wolf. Nicht weglaufen, sondern stehen bleiben. Okay. Langsam zurückziehen, wenn man den Abstand vergrößern will. Ne? Also wenn du Abstand zum Wolf willst, zieh dich langsam zurück, nicht rennen. Es ist auch eine blöde Idee, wenn du so bei Hunden, ich meine, die sind ja auch ein bisschen ähnlich, und wenn du vom Hund wegläufst, dann denkt er auch, hey, der will fangen spielen. Und dann hat er dich dann auch irgendwann, weil der kann schneller laufen als du. Dann schreiben die weiter, man kann einen Wolf vertreiben, indem man ihn laut anspricht, in die Hände klatscht und mit den Armen winkt. Also so ein bisschen Ententanz aufführen. Wenn du so einen Hampelmann machst, ja so. Mhm. Okay. Und dabei, ich habe ja Kopfkino, ne? Ich ja. möchte das auch keinesfalls in irgendeiner Form ins Lächerliche ziehen, weil das ist doch schon gewisserweise ein ernstes Thema. Ja. Aber weißt du, ich kann mir jetzt vorstellen, wie andere Leute so kopfkinomäßig dann da stehen. Hallo, hallo Wolf, winke, winke, winke, ne, so. Ja, scheiße, aber ich wollte eigentlich ernst bleiben, aber okay, ne, so. Mhm. Ja gut, ich hänge jetzt halt immer noch dabei, dass du da im Wald stehst und anfängst den Ententanz und na, na, na, na, na, na. Ja, ja, und dann der Wolf denkt, oh geil, Ente esse ich auch. Nein. So, und dann schreiben sie noch weiter, meiden Sie Wolfsbegegnung, ne, Entschuldigung, liegt an meiner Brille und dem düsteren Licht hier, ja. Zurück, melden Sie Wolfsbegegnungen und Sichtungen beim LANUF oder den regionalen Wolfsberatern. Was? Ja, regionale Wolfsberater, komme ich gleich drauf. Auf der Seite vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, LANUF, ne, kann man also sich gute Informationen holen darüber. Die haben auch eine Rasterkarte, wo eingetragen wird, wenn es mal irgendwie eine Wolfssichtung gab, also eine referenzierte, mhm. oder wenn jetzt irgendwo Tiere gerissen werden und man über DNA feststellen kann, okay, war ein Wolf. Weil du kannst halt auch vielfach sagen, also die haben so eine DNA-Datenbank wohl und wenn jetzt ein Tier gerissen wird und die stellen fest, das war ein Wolf, dann können die sogar sagen, das ist einer von den Wölfen, die über Polen reingekommen sind oder das ist einer von den Wölfen, die übers, weiß der Geier, ne? Ja. So, ne? Können die also machen. Ja, und es gibt auch einen sogenannten Wolfsmanagement-Plan. Was? Ja, den kannst du dir runterladen und da steht nämlich drin, was zu machen ist, wenn da irgendwo ein Wolf ist und was mit dem Wolf ist, also was offizielle Stellen auch machen sollen, ne? Und wie sie damit umzugehen haben und wer da was an wen melden muss und so, das ist schon sehr geschickt. Also man hat sich doch darauf vorbereitet, dass der Wolf zurückkommt. Und ich persönlich mag Wölfe, ich finde das gut. Auch wenn ich jetzt weiß, dass hier jemand... der auch Podcast macht, ich will aber in Ruhe in den Wald gehen können und ich schon wieder, ne? Ne? Ja. Okay. So, und jetzt hast du eben so geguckt wegen diesen Wolfsberatern. Also es gibt Wolfsberater, das wissen wir jetzt schon. Für die gelten Vorschriften aus dem Landesgesetz NRW und die dürfen nach vorheriger Information des Eigentümers sogar Grundstücke betreten. Okay. Ja. Die unterstützen das LANUF beim Wolfsmonitoring. Die erstellen Dokumentationen über diese Wolfshinweise und also nach gewissen Vorgaben und leiten die also auch zeitnah weiter an das LANUF. Die leiten Hinweise auf verletzte, tote Wölfe oder Wölfe mit auffälligem Verhalten an das LANUF weiter. Die leiten Hinweise von Übergriffen von Wölfen auf Haus- oder Nutztiere an Kreisordnungsbehörden oder an Ordnungsbehörden von Stadt und Gemeinden oder auch ans LANUF weiter. Also das sind so diese Manager, wenn irgendwas mit Wolf ist, ne, dann wendest du dich an diesen Wolfsberater. Ne? Die dokumentieren Fundumstände, äußere Verletzungen von getöteten, verletzten Haus-, Nutztieren, aber mit Zustimmung des Tierhalters. Die informieren die zuständigen Jagdausübungsberechtigten, wenn sie Hinweise auf von Wölfen getötetes oder verletztes Wild haben. Die dokumentieren Fundumstände, die Verletzungen nach vorheriger Abstimmung mit Jagdausübungsberechtigten, beraten betroffene Bevölkerungskreise, also quasi dich vor Ort, situationsangepasst über Möglichkeiten der Schadensprävention und auch gegebenenfalls über Entschädigungszahlungen und unterstützen den Naturschutz. Wolfsberater. Neuer Ausbildungsberuf. Nee. Das Geile ist, die machen das ehrenamtlich, weil sie Ahnung haben. Die werden aber dennoch benannt und von denen eingesetzt, so wie ich das verstanden habe. Okay. Geschickt, oder? Ja. Also, wenn du einen Wolf siehst, gehst du beim LANUF hin oder wohin, suchst dir den nächstbesten Wolfsberater raus und sagst, hab einen Wolf gesehen. Optimal wäre es, wenn du ein Foto gehabt hättest. Ich meine, gut, die wenigsten werden jetzt, obwohl, wieso eigentlich die wenigsten werden? Nee, ich kann mir vorstellen, wenn da mal einer so einen Wolf rumstehen sieht, oh geil, ein Wolf, den nehme ich jetzt erstmal auf Video auf. Der dann dieses Handy findet, wird es dann vielleicht beim Wolfsberater abgeben. Wunderbar. Ja, aber, also wir haben hier in der Nähe, ich glaube, ich habe mal auf diese Rasterkarte geguckt und so wie ich das, ich habe da jetzt, weil die halt ziemlich klein ist, da vielleicht habe ich auch nur Skripte nicht aktiviert und konnte deswegen nicht größer machen, aber ich denke mal hier im Oberbergischen, da hat es wohl auch schon eine Sichtung gegeben. Also sie kommen. Ja gut. Schön. Letztendlich sind mir die Wölfe, gut, ich bin da jetzt nicht so in der Materie drin, aber sie sind mir lieber als die ganzen Schwarzkittel. Hm? Weil was würde ein Wolf für einen Schaden machen und was machen die Schwarzkittel jedes Mal für Schaden? Gut, also ich gehe mal davon aus, problematisch wird es, wenn die Wölfe in die Städte kommen, ähnlich wie auch Waschbären oder weiß der Geier was. Die Füchse, ja. Machen ja Wildschweine zum Teil auch. Also die rennen die ja so durch den Vorgarten. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn die da nicht vergrämt werden, könnte es früher oder später schon zu Problemen kommen. Aber solange die im Wald bleiben und im Wald auch genug zu fressen haben, und ich gehe mal davon aus, bei der Wildschweinpopulation, die hier herrscht, haben die genug zu fressen, werden die wohl so direkt kein Problem sein. Und die Einzelnen, die möglicherweise halt problematisch werden, weil sie nicht vergrämt wurden oder weil sie von irgendeinem Honk angefüttert wurden, so erstmal, oh, guck mal, Hundi. Ja, die werden möglicherweise dann auch abgeschossen werden. Aber wann, wer, bei welchen, ja, wann, welches Tier, bei welchem Verhalten letztendlich abgeschossen werden darf, das regelt dann wieder dieser Wolfsmanagementplan und da musst du dir aber dann vorher eine Genehmigung für holen, bis das dann passieren darf und du kannst also nicht einfach als Jäger einen Wolf abknallen. Das ja, läuft nicht. Ja, auf kurz oder lang einer von diesen Hobbyjägern mit diesen 120.000 Euro Range Rover, ja, ähnlich wie damals diese riesige Bohai, als der Bär abgeschossen wurde. Da wurde ja dieser Bär von einem Hobbyjäger dann erschossen. Und das Problem ist, die stehen unter Naturschutz. Ja. Das heißt, den einfach abknallen ist bitter, weil das kann dann schon richtig Ärger geben, wenn du rauskriegst, wer das war. Ja, also einfach mal Wolf abschießen. Das ist aber diesen Hobbyjägern, wäre das, glaube ich, egal. Ich habe den Wolf gesehen, ich habe ihn erschossen, ich habe ihn erlegt. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und dann, wenn das in die Presse geht, oh. Ja, das hat ja oft genug Pressefälle gegeben. Ja. Aber für die Geocacher ist es halt von gewisser Relevanz, einfach mal zu sehen, könnte sein. Und ich könnte jetzt gemein sein und sagen, okay, liebe Leute, guckt euch doch nochmal den Film Grey an. Mit, wie hieß er denn, der auch Schindlers Liste, Schauspieler. Ja. Ich habe ein Bild, aber ich komme nicht auf den Namen. Sehr schön gemacht. Ja, und sie versuchen zu entkommen und am Schluss steht er dann ganz alleine dummerweise vor der Wolfshöhle. Dann ist aber der Film zu Ende und man weiß halt nicht, wie es ausgeht. Man kann sich halt ausmalen. Ja. Also, klar, da, wo das Rudel wohnt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt hingehen wollen, aber das ist jetzt so rein außer. Also, weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt in freier Wildbahn noch keinen Wolf gesehen und ich weiß auch nicht, ob ich jemals einen zu Gesicht bekomme. Mal abwarten, wie sich das hier noch entwickelt, aber da wird mit Sicherheit noch ein bisschen Potenzial drin sein. Und es wird garantiert eine gewisse Lobby geben, die sagen, nee, wollen wir alle nicht. Und man will ja auch sicher durch den Wald gehen können. Wobei ich jetzt davon ausgehe, dass es von gewissen Menschen wahrscheinlich im Wald größere Risiken gibt heutzutage, als oder höheres Risiko gibt, entweder vergewaltigt oder sonst was zu werden oder von Pädophilen. Für unsere Kinder jetzt angegriffen zu werden, als von einem Wolf gefressen zu werden. Ne? Also ich denke mal, da ist das Risiko ungleich höher. Definitiv. Ne? Aber wieder zeigt das dann, wir sind halt zu Gast in einem Wald. Ja, also wenn man dann teilweise einige Leute dann hört, so von wegen, da liegt ein Cache, ich gehe da jetzt hin und so weiter und mir ist alles vollkommen egal, ich latsch da quer durch den Farn, ich latsch da quer durch eine Dickung durch, ich latsch da quer durch, was der Jäger da zum Beispiel an Futterstellen aufgebaut hat für das Rotwild. Das ist ja einigen Leuten egal. Und das ist jetzt halt eine Variable mehr, die halt dazukommen könnte. Ja, ich war jetzt neulich auch wieder cachen. Und just da, ich habe mich schon gewundert, der Cache, der hieß, ich komme gar nicht auf den Namen, aber in der Beschreibung stand halt drin, wo der Jäger oder sogar wo der Förster das Wild füttert. Irgendwie, ich so, was? Hä? Ja, habe ich gedacht, gehst du mal gucken, vielleicht kannst du ja NA schreiben oder so. Mhm. Ja. Ja, und dann war da dann halt auch eine Futterkrippe, aber in unmittelbarer Nähe waren auch, also was heißt unmittelbare Nähe? Ich sag mal, keine 100 Meter entfernt, waren auch so, ja, Kleingarten oder Kleinwaldanlagen, keine Ahnung. Also es waren so Parzellen, da stand dann so eine Bude drauf oder irgendeiner hatte was angepflanzt und so in der Nähe. Ja. Ja, und dann vielleicht 30 Meter davon entfernt fand ich dann in einem Baum eine total sicke, nasse Dose, aber halt in Sichtweite von dieser Futterkrippe und es war, ja, also ich empfand es als doof, das da hinzulegen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe dann eine Ansitzleiter gesehen, die war dann auch 20 Meter weiter auf der anderen Seite von dieser Futterkrippe mit Blick auf diese Futterkrippe und also mir kann jetzt wirklich kein Jäger so plausibel erklären, dass er sich auf eine Ansitzleiter sitzt, ne? Das ist ja nur die Leiter und oben ist ein Sitzbrett und dann sitzt du da komplett frei ohne Schutz, ohne Schutz, ohne alles, also praktisch auch fürs Wild frei sichtbar, hockst du dann da auf diesem Metallding rum mit Schussrichtung auf dieses Teil, ob das jetzt wirklich eine Futterstelle oder eher ein Luderplatz ist, so für kam mir also sehr komisch vor. Und weil es halt nicht direkt an dieser jagdlichen Einrichtung lag, habe ich dann gedacht, ach komm, weißt du, dann habe ich halt gepault, weil die Dose nass ist. Mhm. Und das war dann auch so ein Ding, weißt du? Da schreiben ein paar Leute in ihren Fundlogs so, ja, Dose nass. Und dann schreibt der Owner, performed maintenance log, ne? Ich guck da mal bei Gelegenheit vorbei, weil die Dose scheint ja nass zu sein. Er macht den Maintenance Log und ich habe dann gesagt, ich habe ihm dann mal reingeschrieben, dass meines Erachtens so ein Performed Maintenance Log anzeigen soll, dass man es gewartet hat und nicht, dass man vorhat es zu warten und habe deswegen wegen nasser Dose einfach nochmal Need Maintenance Log geschrieben, weil um diesen Status nochmal da zu haben, ne, da ist was nicht in Ordnung. Ja, und habe natürlich auch meinen Senf dazugegeben, dass ich das ein bisschen unglücklich finde, das so in die Nähe von dieser Futterkrippe zu legen. Es aber auch sehr ungünstig finde, dass da eine Ansitzleiter 20 Meter weiter in Schussrichtung dieser. Also insofern. Hast du dafür Feedback erhalten? Nö. Ja. Ich beobachte diesen Cache nicht. Insofern ist es mir, wenn er da jetzt was drunter geschrieben hat, ist mir das egal. Weißt du, ja. Ich habe den gefunden und jetzt. Ne, Thema durch. Also es ist ja nicht meine Baustelle. Ich habe meinen Senf dazu geschrieben, fertig. Und persönlich bin ich deswegen nicht angegangen worden, also vielleicht liest es auch keiner. Ist mir auch egal. Muss ich auch nicht haben. Ich muss ja nicht auf alles, was ich irgendwo ablasse, eine Antwort haben. Ne? Da können wir jetzt auch direkt vorgreifen und sagen, in dem Zusammenhang haben wir ja immer hier diesen Punkt. Was ist in zwei Seiten, die du dir vorbereitet hast? Nachschau des 6. Podcasts, kein Kommentar. Siehste, passend haben wir das dann schon mal abgehakt, weil hat ja keiner was dazu gesagt und das ist ja auch in Ordnung. Man muss ja auch nicht immer eine Antwort auf alles kriegen, was man irgendwo ablässt. Richtig. So. Im Gegensatz zu den Blogbeiträgen. Da haben wir dann Feedback bekommen. Also da haben wir rege Diskussionen im Blog. Ja? Ja, läuft. Okay. Wunderbar. Beweis, dass die Leute die Artikel auch mal wirklich ganz lesen und sich damit auseinandersetzen. Andere tun es dann weniger und berichten dann darüber, leicht verfälscht. Hm. Ist das so? Ja, ich habe mir das dann erlaubt, bei den Kollegen dann einen Kommentar zu hinterlassen. Leider wurde dann nicht darauf eingegangen. Wer hat denn berichtet? Was ging jetzt an mir vorbei, sprich? Also grundsätzlich Kurt kennst du ja. Ja. Kurt wurde dann vom J849, wurde das Gespräch mit Kurt auf dem Event, wurde dann so mit in einen Artikel eingebunden. Und wenn man den Artikel komplett liest, das ist ein kleiner Spinner. Das ärgert dich schon, ne? Ja, oder, so ein bisschen schon. Oder es irritiert dich zumindest. Ja, so ein bisschen. Kannst du auch nicht reden, wenn du pinkelst? Ich frage mal. Weil das Geräusch ist doch ähnlich. Auf jeden Fall hat der J849 in seinem Blogartikel Nein, Nein, Nein, hat er dieses Gespräch von Kurt dann mit reingenommen. Okay. Und dann haben die Kollegen von Cash-Frequenz haben diesen Artikel von J849 verarbeitet und hatten dann halt auch auf dieses Gespräch verwiesen. Ja, mit der kleinen Pointe, dass sie das als reales Gespräch angesehen haben. Das heißt also, man hat nicht nachgeschaut, dass es sich eigentlich da nur um Kurzgeschichte handelt. Schade. Ja, wieso? Ich meine, das kann doch überall in Deutschland so passieren. Ja. Ne? Wobei, ich wäre da gerne mal dabei, wenn jemand da wirklich den Akkuschrauber und die Packung Spacks auspackt. Da wäre ich wirklich gerne mal dabei. Hast du dieses Buch von einem bekannten deutschen Comedian? Gut, viele bekannte deutsche Comedians haben mittlerweile Bücher über Geocaching geschrieben. Deswegen kann ich das jetzt so sagen, ohne einen bestimmt anzusprechen. Hast du dieses erste Buch von diesem Comedian gelesen, wo er dann für seinen Cache mittels Akkuschrauber Reflektoren an Bäume geschraubt hat? Nicht, dass es mir jetzt gerade wieder einfällt. Also diese Reflektoren, die dann böse Leute kaputt gemacht haben, fälschlicherweise, weil ich der Überzeugung bin, nicht die bösen Leute haben diese Reflektoren kaputt gemacht, sondern der Baum. Weil, wenn du nämlich mit einem Spax einen Reflektor, zum Beispiel so einen Reflektor, wie der hier an diesen Leitpfosten dran ist, diese runden, großen, ja, an einen Baum schraubst und der Baum dimensional, voluminös zunimmt im Rahmen seines Wachstums, Druck auf dieses Plastikding ausübt, dass es dann irgendwann vom Baum platzt, glaube ich nicht, dass sich irgendeiner an diesen Reflektoren vergriffen hat, sondern einfach nur, dass das Wachstum des Baumes sie zum Platzen brachte. Man hätte sie vielleicht nicht ganz so festschrauben sollen. Wobei, man hätte sie gar nicht festschrauben sollen, aber ne, nicht so fest. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß nur nicht, was das miteinander zu tun hat. Du sagtest, du wärst gerne mal dabei, wenn einer mit Spacks und die... Also das gibt's ja schon in Büchern. Das ist also jetzt nicht irgendwie was Hergeholtes. Das wird ja so gemacht. Und, wie ich jetzt neulich las, und das steht jetzt noch nicht mal auf meinem Zettel, man sollte doch Aluschrauben oder Alunägel nehmen. Weil der Baum Metallurge ist. Ich vermute mal, weil die im Sägegatter nicht gefunden werden und das Sägegatter dran nicht kaputt geht. Ja. Ist jetzt meine Meinung. Ja, aber... Und angeblich gibt es ja auch Verfechter von, keine Ahnung wem, der also jetzt nicht unbedingt nur Geocacher, die auch der Meinung sind, dass man das so machen soll. Ja, wunderbar. Genauso wie letztens auf Twitter, wo ganz stolz Fotos gepostet wurden von Vogelhäusern, die an Obstbäumen, da hieß dann der eine, glaube ich, Kirschallee 1, da wurde dann das Ganze draufgeschrieben. Ich glaube, das war das auch, wo dann im Nachgang kam, hätten sie doch wenigstens Aluschrauben genommen. Ich wusste gar nicht, dass es Aluschrauben gibt. Ich kann es mir eigentlich auch gar nicht immer vorstellen, aber die Antwort von dem Besitzer des Baumes, mein Baum, meine Schrauben. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja, sein Baum, seine Schrauben, kann er machen. Kann er ja machen, aber letztendlich haben dann andere dann darauf geantwortet, ja, lieber behalte ich die Obstbäume, als dass sie mir kaputt gehen. Ja. Durchs Schrauben, die ich da reinhämmer. Also Schrauben rein hämmern wäre auch doof. Schrauben sollte man schrauben, Nägel sollte man hämmern. Das ist manchen Leuten nicht geläufig. Vor allen Dingen, versuch mal eine Aluschraube zu hämmern. Ich kann mir vorstellen, geht nicht weit rein und ist ziemlich schnell krumm. Das ist diesen Leuten dann vielleicht auch egal. Mhm. Aber selbst im Moment ist es ja so, dass sich ja einige verschiedene Baumkrankheiten ja wieder bereit machen fürs nächste Jahr, wenn es jetzt wieder Frühling wird und es wieder wärmer wird. Und ein großes Thema, was dann die Leute, die das vielleicht auch ein bisschen gewerblich betreiben, ist ja dann Obstbaumkrebs. Obstbaumkrebs? Ja, ist ziemlich verbreitet. Wird meistens ausgelöst durch eine Bauxitallergie. Nicht witzig. Egal, auf jeden Fall, ich muss ja den, wenn man schon einen schönen Obstbaum im Garten stehen hat, warum muss ich den kaputt machen? Ja, also ist es auch schön, wenn man einen eigenen Obstbaum vielleicht hat. Vielleicht willst du ihn ja loswerden. Ja, aber dann kann ich ihn auch unten einmal sauber mit der Stiel anschneiden. Dann ist das Thema dann komplett weg. Vielleicht hast du aber auch noch Verwandte da wohnen oder Hausbesitzer, die andere Ansicht sind. Also richtig ihn langsam zugrunde. Es gibt ja so ein, gut, es ist jetzt kein Obstbaum, aber Linden sind ja so die Plage der Menschheit, ne? Richtig. Wenn du so dein Auto und, also ich meine, du kannst ja alles unter einer Linde parken, bloß möglichst das Auto nicht. Ne? Weil so eine Linde, die ist ja quasi wie Sprühregen, ne? Mhm. Die seiert so auf deine Karre und das ist dann ja auch nach kürzester Zeit durch bis auf den Grund. Richtig. So. Wohl dem, der eine Aluhaube hat. Damit könnte ich ja eigentlich auch so ein Vogelhaus an einem Obstbaum... Ah, lassen wir das. So, auf jeden Fall. Ja, dann hast du diese Linden in einer Lindenallee und kannst eigentlich nie vor deinem Haus parken, es sei denn, du hast dein Auto mit irgendeinem so guten alten 2K-Lack lackieren lassen, wo du dann ganz getrost auf den nächsten Regen warten kannst, dann ist es wieder weg. Ne? Alternativ kannst du natürlich die Billigpavillons aus dem Baumarkt drüber stellen. Ja, das ist ja nur... Nein, aber weißt du so, die wird ja gerne mal einer weghaben und wenn du die dann wegmachst, dann wirst du mit einem Ordnungsgeld von mehreren Milliarden Euro belegt. Ne? Also ich weiß einen Fall, da gibt es halt so eine Allee und die Leute, die wollen es halt gern weghaben, aber wenn sie so wegmachen, dann wird es halt sehr, sehr teuer. Mhm. Ja, und das ist dann problematisch und dann überlegt man sich halt irgendwas anderes. Zum Beispiel Aluschrauben, die der Linde nichts machen und dann haben die eben Aluschrauben, Obst, nein, Linden, ist auch egal, Krebs. Ja. Ja. Aber da haben wir gleich das Thema dann gleich mit. Das wäre nämlich noch eins von meinem imaginären Zettel gewesen. Welcher? Mit den Obstbäumen. Obstbäume. Ja. Also es ist einfach ein Thema, man kommt sich so vor wie Sisyphus. Ja, man erklärt es den Leuten das erste Mal, man erklärt es den Leuten das zweite Mal und sie werden einfach nicht schlauer. Ja, was erwartest du denn? Du musst die Leute auch nicht immer belehren. Nun lass sie doch mal machen. Ich empfinde es auch manchmal als total nervig. Du weißt ja, ich habe ja diese Kirsche im Garten, ne? Ja. Also diesen grottenhässlichen Baum, der komplett aus der Form ist, wo irgendwelche Äste da so, also das ist ja nicht so ein schöner, wie man sich so einen idealen Baum vorstellt, und du hast da oben so diese Baumkrone in Form einer Kugel und da wächst dann Obst dran und die Welt ist schick. Nein, du hast so diese Form einer, ja, also sagen wir mal, dieser Baum sieht eigentlich aus wie so eine Bakterie, ne? Oder ein Virus, würde ich sogar eher sagen. Der hat, genau. Das ist so eine Kugel und überall gucken irgendwelche Äste raus, so, also quasi formlos. Was den Schönheitssinn meines Nachbarn total stört und was mir scheißegal ist, weil deswegen schneide ich ihn nicht, weil ich weiß, immer wenn er den sieht, schade. Ne? So. Und naja, der hat jetzt da so seine hässlichen Äste überall hin. Ja. Und da wachsen dann diese Kirschen dran. Und dann regnet es irgendwann und das Zeug platzt auf und du kannst auch nicht überall hin die vernünftig pflücken, weil du kommst nicht dran. Gut, man könnte jetzt die Äste absägen, müsste ja sowieso geschnitten werden, aber will ich ja nicht. Also fällt dieses ganze Zeug runter auf die Wiese. das nervt dann, weil dann sind da diese ganzen Wespen drauf und dann fährst du dann mit deinem Rasenmäher, meine Uhr piepst, es ist Feierabend, aber okay, nicht für diesen... So. Lass mich ausreden, so. Und dann ärgern sich halt, also ich ärgere mich dann über das Rasenmähen und die ganzen Wespen und dieses ganze Generve und dieses klebrige Zeug auf dem Boden und nachher beim Rasenmäher und dann denke ich mir, boah, scheiß Baum. Aber würde der jetzt Krebs kriegen, ne, würde sich mein Nachbar ja die Hände reiben. Darum nehme ich jetzt diese ganze Sache auf mich mit diesem Obst und diesem ganzen Geschiss. Obwohl ich könnte ja eigentlich darunter was gegen diese Wiese machen. Wobei, Dann liegen die Kirschen im Dreck, aber ich muss da ja nicht hermähen. Bei dir wäre es aber in dem Fall wär's wahrscheinlich eher, dass die Kirsche Spitzendürre kriegt. Wenn? Ein bisschen Klugscheißerei am Rande, aber die Kirschen kriegen eher eine Spitzendürre als Obstbaumkrebs. Aber das nur am Rande. Was? Spitzendürre nennt sich das. Kannst du guck bei Wikipedia nach. Also, wir hatten ja neulich das Thema Dürrständer, ne? Ja. So, jetzt wieder ab 18, danke für die Überleitung. Ja. Dürrständer. Und nein, es hat nichts mit alten Männern zu tun. Nein. Dürreständer, also Totholz. Und jetzt kommst du mit Spitzendürre. Richtig. Aha. So nach dem Motto, jetzt haben wir einen Klimawandel, dann kriegen wir demnächst eine Spitzendürre. Ja. Yep. Und für Leute, die dann im Gegensatz zu dir vielleicht sogar noch einen Obstbaum in Kugelform haben und keinen Nachbarn haben, der sich dann über die Form aufregt, ist das natürlich dann, wenn der Baum so weit dann zurückgeschnitten werden muss, ist das dann schon ziemlich heftig. Weil da diese Spitzendürre, die breitet sich aus und da muss man einiges vom Obstbaum dann abschneiden. Also du machst du den so quasi knapp überhalb der Wurzel weg und dann ist alles gut. Trägt danach nur wahrscheinlich schlechter. Richtig, richtig. Also der Ertrag geht gen Null. Nein, also im Normalfall... Kennst du dich so mit diesem Baumschneiden aus? Wenig. Das klingt aber jetzt anders. Ich war jetzt schon überlegen, ob ich dich vielleicht den Baum so beischneiden lasse, dass er eigentlich immer noch aussieht wie so ein Virus, aber die Zipfel nicht so ganz so lang rausstehen. Aber gut, das kriege ich auch alleine hin. Außerdem jetzt irgendwie. Du musst dann aber langsam in die Puschen kommen, weil bald ist das dann so ein bisschen um. Nee, Kirschen schneidet man nämlich, ich habe nämlich nachgeguckt, nämlich gar nicht so früh im Jahr, Edge. Ach, schau. Ja, guck, siehst du? Ja, wann denn? Ja, weiß ich nicht, aber nicht jetzt früh. So, ja, genau. So ist das. Ja, ich wüsste es auch nicht, wenn wir das nicht bei den Eltern gehabt hätten. Die hatten eine Sauerkirsche und... Habe ich auch. Da war es dann... Nee, entschuldige. Du hast eine Süßkirsche. Ich habe eine Süßkirsche, weil die Sauerkirsche, die hatten wir mal. Und aber die mittlerweile platzen ja auch. Die Sauerkirschen platzen ja weniger auf. Das sind ja eher die Süßkirschen. Du die kennst bei Regen den bergischen Landregen nicht. Die platzen immer auf. Spezial. Leistungsgesteigerter Landregen. Hier platzt alles auf. Ob das Pflaumen, Äpfel oder... Ja. Darum heißt das hier bei uns auch Platzregen, weil dann immer das Obst platzt. Oh wei. Ja. Gut, aber um das ganze Thema dann abzuschließen, dadurch, dass der Baum dann so befallen war, hat es sich dann auch nicht mehr gelohnt, den Baum zu retten. Und der wurde dann, wie du schon gesagt hast, in Höhe der Grasnarbe wurde er dann gecuttet. So, und jetzt nochmal auf Deutsch. Der wurde umgemacht. Weil gecuttet, ne? Ernsthaft? Alter, nee. Da gibt es ein deutsches Wort für abgesägt, zum Beispiel. Komm zum nächsten Thema. Schraube im Baum. Also, ja, nein, es war ganz, ich war neulich ja cachen. Ja. Ich glaube sogar, es hing in Zusammenhang mit dieser Fütterungsstelle. Das war aber ein Einzelcache und ich war vorher noch auf einer Runde. Und die war also an sich auch sehr, sehr nett. Und dann komme ich an so einen Baum. Und sehe schon, oh, da hat einer was über den Ast gehängt und dann geht so eine Strippe runter und die geht unten so um zwei Schrauben, ist die gewickelt, ne, damit die nicht so, ich kriegte schon so Hals, ne, so ein bisschen Puls, richtig Puls kriege ich ja nicht. Hm. Und dachte so, das wird aber jetzt bitter. Und dann deutet meine Frau nur so nach oben, wo ich ja nicht hingucken konnte, weil der Schirm meiner Mütze war ja im Weg. Ja. Ja, und dann sehe ich da oben, da hängen noch irgendwelche Bretter seitlich aus dem Baum raus. Ja, Ich konnte dem Owner gar keinen Vorwurf machen, weil er hat sich ja nur den Gegebenheiten angepasst. Also, ich bin an einem Baum, da oben sind Bretter angeschraubt. Die Bretter, die unten angeschraubt waren, die sind dann wohl schon weg gewesen. Dann hing da noch ein Spanngurt drin und weiß der Geier alles was. Also ich denke, da hat sich mal einer einen Hochsitz dran gebaut. Ja, und dann war der Hochsitz obsolet, weil seitlich die Freifläche, die dann irgendwann Dickung war, die ging jetzt schon so langsam in Niederwald über. Ja. Und ja, alles, was da noch war, das waren halt die Hochsitzfragmente. Also gut, die Schrauben sind nicht weggerostet, die waren aber auch nicht neu, das konnte man sehen. Auch die Verletzungen am Baum, die waren halt schon uralt, ne? Das ist vor Ewigkeiten das Harz mal gelaufen. Oben hing das halt noch, aber so auf den ersten Blick, wenn du nur die Schrauben siehst, denkst du so, boah, was für ein, ne? Ja. Ja, aber war er gar nicht. Der hat es einfach nur drum gewickelt, weil die waren halt noch da. Okay, das ist wunderbar. Ja, und dann habe ich auch nicht gepault. Ja, war ja dann in Ordnung, so gesehen. Wobei, jetzt könnte natürlich so ein Unbedarfter kommen und sagen, Schraube im Baum. Ja, und dann wird wieder gemault und dann wird der Reviewer tätig, obwohl er leider nicht weiß, dass das dann sich gar nicht so verhält. Möglicherweise. Ja, gut, aber das, gut. Das ist dann halt wieder, wenn man genau hinschaut, kann man das dann aber rausfinden. Ja, wenn ich zum Beispiel... Ja, aber ein Reviewer geht ja dann nicht hin und schaut genau hin. Sondern du der... Du als Finder, ja, klar. Du mit gesundem Menschenverstand dabei gehst, dann erkennst du das. Ich hätte es nicht gesehen, aber meine Frau zum Glück hat ja keine Schirmmütze auf. Ne? Ja, das heißt, bei mir war ja der Horizont so ungefähr so knapp oberhalb Augenhöhe zu Ende. Ja. Und ja, meine Holde... Hat den Tag gerettet. Deutete dann nur nach... Ja, hat den Kasch gerettet für denjenigen. Ne? Ich hätte ja wieder... Ja gut, aber ja. Andersrum... Also es empfiehlt sich manchmal hinzugucken. Ja, das haben wir auch, das haben wir auch getan. Wir haben, wollten ja eigentlich für den Cache des Monats Januar wollten wir eigentlich einen Multi nehmen. Den sind wir dann auch gegangen und das war richtig schick. Nichts Abgedrehtes, ja, einfach nur zum Thema. Also der Cache hatte ein Thema und das war alles schick, alles schön. Das passt zusammen. So oldschool. Der Leger oder der Cache-Owner möchte dir etwas zeigen. Klassisches Cache-Thema. Er möchte den Leuten, die den Ort nicht kennen, etwas zeigen. Und das hat der Cache auch getan. Bis zum Final. Am Final sind wir genau auf dasselbe Thema getroffen, wie du auch. Schrauben im Baum. Und das war dann sehr bedauerlich. Weil erschwerend dazu kommt noch, der, wenn es nicht NSG war, war es auf jeden Fall LSG. Und es ist ein, wie nennen sich diese Bäume, die öfter vom Wasser umschlossen werden? Flutbäume? Fett? Nein, diese, die in Ufernähe stehen, die dann öfter mal bei Hochwasser im Wasser stehen. Mangroven? Nee, ich glaube in unseren Breitengraden weniger. Hm. Auf jeden Fall, ja, in so einem Flutwurzler? Das könnte auch sein. Ja, ansonsten gucken wir mal bei Wikipedia nach. Ich gucke überhaupt nichts, das können hier die... Wer das genau wissen will, der möge doch bitte mal bei Wikipedia... Wenn das einer bei Wikipedia eruiert, dann bitte in die Kommentare, dann haben wir es gelernt, müssen es sich selber machen. Danke, wäre sehr nett. Wunderbar. So. Ja, und das war dann halt schade, weil dann haben wir uns für den Januar haben wir uns eine Ersatzdose gesucht. Wurden dann aber auch enttäuscht. Weil eigentlich auch wieder die Stelle sehr nett war. Aber die Dose sickenass war. Das Logbuch... einfach nur noch ein Knöllchen ist. Auch wieder sehr schade. Und man hat das im Log hinterlegt. Und was kam raus? Der Cache wurde bis heute immer noch nicht gewartet. Also du hast einen sickenassen Zelluloseklumpen gefunden. Jawohl. Und hast den angeprangert. Jawohl. Damit zerstörst du aber den Lebensraum des schwarzen Schimmelpilzes. Oh mein Gott. Mhm. Ich hoffe, dass keiner vom NABU zuhört. Tja, wer weiß das schon? So, was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Ja, ja, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Es gibt dieses Jahr, das kann ich einfach ganz trocken ohne Überleitung, weil dann kriege ich ja wieder eine Überleitung hin. Es gibt dieses Jahr eine außerplanmäßige Nordseetaufe, sprich eine Cruise. Okay. Mhm. Aber wieder alles ohne Punkt. Keine Ahnung, aber am 30. April soll das sein und es geht nach Süderoog. Fährst du dahin? Ist erstmal nicht geplant. Wir müssen erstmal gucken. Ich glaube, ich bin da woanders. 30. April? Mhm. Da bin ich dann aushäusig und da kann ich da leider nicht. Okay. Süderoog war ich nämlich noch nicht. Das wäre bestimmt witzig. Wow. Ja. Ja, also wer da Interesse hat, ne, der kann dann gerne mal beim Herrn Schweigert Süderoog technisch vorbeischauen. Sollte jetzt keine Werbung sein, aber es ist immer ganz nett. Also okay. Der ein oder andere, dem wird es vielleicht gefallen und der hat es vielleicht auch noch nicht mitbekommen. Ja, und weil das ja da oben im Norden ist, noch viel weiter im Norden, wurde ja mal vor einer ganzen Weile der neue, alte, heiße Scheiß erfunden. Jetzt kommt's. Ja. Mir ist aufgefallen, dass ich eine Versteckweise von Geocaches in letzter Zeit überproportional so bei neuen Caches, die überall rauskommen, durchgesetzt hat. Wie wäre? Das sind diese Angelcaches auf Bäumen. Thema Biltemar. Kennst du nicht? Nein. Irgendwo im Norden, ich weiß ja nicht, Schweden oder Norwegen oder Dänemark, ne? Ganz ja. Weit oben, da gab es so eine, ich weiß gar nicht, ob das eine Art Baumarkt ist, Biltemar, keine Ahnung. Hat da auch wohl so eine Webseite. Da kann man diese Teleskopstiele kaufen, wie die auch diese Fensterputzer haben. Weißt du, so. Ja, und jetzt gehen halt die Leute hin, hängen irgendwo auf 5, 6, 7 Meter an irgendeinen Ast, möglichst weit außen, an einem Baum, den du theoretisch nicht beklettern kannst. Dann irgendwie so ein Döschen mit dem Haken. Und jetzt musst du dann so ein Stielchen haben, mit der du die da runter angeln kannst und nachher wieder aufhängen. Und das ist im Moment so. Das scheint so ein Trend zu sein. Weißt du, irgendeiner, der hat das jetzt mal hier irgendwo hingehängt und dann irgendwo nochmal einer. Und jetzt gibt es ganze Kraftpfade mit so, ha, weißt du? Es kauft sich einer so ein Ding. Und dann meint er auch, weil er sich den gekauft hat, dass er damit jetzt nicht wahrscheinlich nur diesen einen Cash hat machen können, den er dann da hatte, sondern er geht jetzt hin und beglückt die ganze Welt dann auch mit diesen Teilen. Mit diesen Dosen irgendwo an der Spitze vom Ast, wo du klettermäßig nicht hinkommst, wo du dann so ein Ding brauchst. Aber das ist doch nur Version 2. Die Originalversion sind Unterführung, wo halt auch diese 5-6 Meter. Aber das geht ja alles irgendwie zu diesem. Nee, das wird jetzt so, ob das jetzt eine Unterführung ist oder sonst was, aber das scheint jetzt ein großes Revival zu haben. Ach du Scheiße. Weil da gibt es ja jetzt ohne Ende von den Dingern. Echt? Mhm. Ja. Warum? Werden gerne mit 4,5 gelistet, weil es ist ja kein Klettercache. Aber du brauchst doch Werkzeug. Spezialtools. Ja, selbstverständlich brauchst du das. Das ist ja auch nur so ein Trick, damit der Reviewer nicht dumm fragt. Ja, aber nichtsdestotrotz. Also es gibt da sehr viele von. Und was viele nicht verstehen, ja, die suchen sich dann irgendwie so ein extra dünnes Bäumchen aus. Weißt du, so eine doppelarmdicke Birke. Ja. Weil die kann man ja nicht beklettern. Richtig. Richtig, wieso? Wieso richtig? Ja, es wird jetzt kommt der Punkt. Ja, ne? Ja, ja, ja. So. Ich ahne. Der nächste Honk, der kommt dann mit seinen Steigeisen. Der übernächste, der hat Bandschlingen dabei, weil Bandschlingen braucht man ja immer. Egal, ob jetzt für Laternen oder, ne, also Bandschlingen hat man ja immer dabei. Ja, so, und zack, klimmt wieder irgendjemand auf so einem Bäumchen rum, was man ja nicht beklettern kann. Mhm. Ist aber eigentlich so ein Angeldöschen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Der neue heiße, hast du auch so ein Ding? Nein. Hast du keine Teleskopstange zum Festzurren? Ich habe eine Teleskopleiter. Aber die Teleskopleiter, die ist halt dem geschuldet, dass die Leitercache, die gibt es ja auch seit Ewigkeiten. Und dann und wann kommt dann halt mal wieder ein Leitercache raus. Und ja, selbst wenn wir irgendwann mal mit dem Geocachen aufhören sollten, deine Uhr piept schon wieder. Selbst wenn wir irgendwann mal mit dem Geocachen aufhören sollten, den Teleskopleiter kannst du immer gebrauchen. Warum hast du denn jetzt die Flasche aufgemacht? Wolltest du es mir nachschütten, während ich ja, rede? Ja, sicher. Na, das schütte ich ein, wenn... Ja, genau. Nein, also... Aber ich hätte für diese... Folgendes. Bei unserer Geocaching-Ausrüstung, bis auf wenige Ausnahmen, kann ich alles danach weiter benutzen. Ob es jetzt die Taschenlampe ist, ob es die Leiter ist, ob es die Kleidung ist und so weiter. Wofür brauche ich privat so eine Teleskopstange? Ja, nun, schneller, komm. Zum Fenster putzen? Was? 5 bis 6 Meter Fenster? Nein, nicht 5 bis 6 Meter Fenster. Sagen wir mal, du wohnst in einer Mietswohnung. Ja. Und ich will unten... Vierter Stock? Ja, und ich will von unten die Scheibe putzen. Und dir sind, weil der Vermieter halt sich nicht gekümmert hat, die Fenstergriffe abgefallen und du kriegst das Fenster nicht mehr auf. Oder er hat sie zugemacht oder die gingen noch nie auf und du willst die von außen sauber haben. Dann nimmst du deinen Teleskopstiel und machst da oben so eine Bürste dran und machst dann deine Fenster sauber. Ja. Ich krieg Kopfschmerzen. War einfach. Ja, ich weiß. Ja, ja, ich habe halt, wenn ich angeln will, zum Beispiel auch Pettlinge von Ästen, dann nehme ich keinen Teleskopstiel, sondern ich nehme eine Angel. Lass mal einfach mal so stehen. Ja, hier meine Stipprute da, die ist super dafür. Die kann das nämlich auch. Ja, aber wie gesagt, ich hätte für diese Teleskopstangen oder was es auch immer ist, alles wird bei uns, weil was an Ausrüstung gekauft wird, muss irgendwie später noch nutzbar sein. Weil jetzt einfach nur für, klar, man investiert immer in jedes Hobby, man gibt Geld aus, aber wenn ich das danach nehme, wenn ich irgendwann mal sage, von wegen, der ganze Kram, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich sage, Brownspeak, du kriegst auch keine 29 Euro mehr von mir pro Jahr. Und ich sage, wir hören jetzt mit dem ganzen Kram auf. Ja? Selbst die Warthose, die wir haben, jeder, der schon mal seinen Vorhof gekerchert hat, ja? Langsam. Vorhof gekerchert. Oh Junge, echt so billig? So billig? Ach Scheiße. Garageneinfahrt. Jeder, der seine Garageneinfahrt schon mal gekerchert hat. Ja. Und wie man danach aussieht. Man sieht danach aus wie Sau. Mit einer Warthose ist das alles halb so wild. So, Teleskopleiter hatten wir schon. Taschenlampe, eine gute Taschenlampe. Sollte eigentlich jeder haben. Kann danach auch weiter benutzt werden. Selbst das GPS, wenn man dann noch mal wandern geht, OSM-Karte drauf, zack, weiß man immer, wo man hinläuft. Also von daher. Teleskopstiel. Ja, und jetzt kommst du, jetzt bin ich gespannt, jetzt kommst du. Festhalten, Moment, ich würde jetzt gerne einen Trommelwirbel eingespielt bekommen. Wenn du so einen Teleskopstiel hast, ist es vollkommen egal, wie groß das Wild ist, du kriegst es immer auf den Grill, weil du hast ja diesen Teleskop. Spießstiel. Nicht? Okay, versuchen wir es nochmal. Geh nochmal raus und komm nochmal rein. Ich weiß es doch auch nicht. Du kannst vielleicht das Ding auseinanderbauen, dann hast du 4 Stangen. Ja. Dann kannst du den Pavillon bauen für das Auto, für unter der Linde. Oder? Was dann aber wahrscheinlich 10-mal so teuer ist wie der Billigpavillon im Baumarkt. Ja, aber bei dem brechen wir die Stangen ab. Bei diesem Teleskopstielstangen allerdings. Weil die halten ja schließlich auch diese Pettlinge von diesen Ästen aus. Ja, ja. Die werden ja auch diese Folie halten können. Ja, wunderbar. Oder dieses Stückchen Stoff hast du da, nicht? Mhm, gut. Mhm. Schau mal noch auf den Zettel. Ich möchte die Kommentare gar nicht lesen. Also das haben wir. Wo wir gerade bei Stangen sind. Jetzt. Kennst du... Also ich war neulich auf einem Event, das war übrigens... gar nicht so lange her. Es war eins der lustigsten Events, auf denen ich jemals war, weil ja, man kennt sich halt auch schon ein bisschen länger. Und es wurden dann so ein paar Geschichten erzählt und es wurde in sich also immer absurder von der Thematik, worüber man sich unterhielt. Und es war also wirklich furchtbar lustig. Und ich denke mal, möglicherweise lag es daran, dass wir auf der Rückfahrt von dem Event nach Hause. Also ich bekam von meiner Holden dann ihr Handy in die Hand gedrückt und da war diese Flaggenstock-App drauf. Warum? Überleitung von dieser Teleskopstock. Ja. Ne, Flaggenstock-Dings. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen mal ein paar Sachen auf. Und ja, ich habe dann dieses Flaggenstock da gemacht für meine Frau mit dem Handy meiner Frau, weil sie war ja mit Fahren beschäftigt und ich war ja... Lohnt es sich, mit diesem Thema weiter zu beschäftigen? Ja, weil ich habe ja immer gedacht, dass dieses Flaggenstock-Dings was für Rumfahrer ist. Ne? Ja. Also, du fährst über eine Autobahn und auf dieser Autobahn liegen dann diese Dinger. Aha. Mir war nicht bewusst, dass das eigentlich ideal ist für Gegenden, wo du mit einem Panzer durch ein Kriegsgebiet fährst. Weil? Weil, wie ich dann lernte, scheinen diese Flaggen oder auch irgendwelche, ja, Sonderdinger, so Valentinherzen oder so ein Kram, Gott, aufgrund dieser Google Maps Karte irgendwie willkürlich platziert werden. Und dann kann das schon mal sein, dass du als fahrender Flaggenjäger mit deinem Auto kommst und plötzlich ist das nur so ein 30 cm Fußweg, der aber wie eine Straße ja bei Google Maps eingetragen ist. Ja. Oder du kommst plötzlich auf so einen Feld- und Waldweg, wo du vielleicht noch mit einem Motorrad und einem Beiwagen, also so einem uralten, vielleicht noch durchkommst, aber mit deinem normalen Auto nicht mehr. Korrekt. Und dann wünschst du dir so, hey, wenn ich jetzt so einen Panzer hätte, dann könnte ich einfach weiterfahren und diese Flaggen abknipsen mit meiner App und, ne, weil mit dem Auto ist da Schluss. Warum oder du müsstest... Ja, Moment. Warum hält sich eigentlich dieses komische Flaggenstabteil so lange? Ja, weil du da nicht loggen musst. Das macht das ja automatisch. Du drückst auf den Knopf und bist ja mit allem fertig. Was? Ja, das ist ja wie beim Mansi. Da musst du ja auch nicht loggen. Du drückst ja nur auf diesen Knopf, so klick. Du musst noch nicht mal aussteigen und ja irgendwas scannen, weil das ist ja rein ja virtuell. Das ist ja wie Mansi ohne Aufkleber. Was? Ja, und dann, oh Gott. Ja, und dann gehst du einfach ja nur dahin und dann... Ja, du musst eigentlich nur in der Nähe da sein, in diesem Umkreis, so ähnlich wie bei Mansi, und dann drückst du dann auf deinem Handy nur noch auf den Knopf, so auf den virtuellen Knopf, ja, weil ja, du hast ja gar keinen Knopf mehr, du hast ja nur ein Touchpad da, ne, diese, ja, klickst du da so drauf, so touch, und dann hat er ja schon gelockt und du hast deinen Punkt und die Welt ist in Ordnung und die Flagge wandelt sich von grün nach rot oder von Herz nach rot oder von irgendwie und du hast sie dann und hast dann Punkte und alles ist schick. So, das heißt also, das ist quasi wie Mansi ohne Aufkleber. Aber und Mansi ist ja wie Geocachen ohne Dose. Also, ne? Also man hat es jetzt wirklich reduziert auf irgendeiner geht hin, drückt auf den Knopf und dann ist da was Virtuelles und dann kommt der Nächste und drückt auf den Knopf und das hat er dann davon. Ja, so sehe ich das. Man muss auch nicht weiter drüber reden, aber es war halt nur dieses so, das ist ein Spiel für wirklich, ja, wo es eben, ne, wo es nicht so drauf ankommt, wo du mit was wo durchfährst. Ja, super. Da könntest du wirklich so, oh ja, ist ein Hohlweg, machen wir den mal zu einem Breitweg. Ne? Ja, ja, steht noch ein Baum auf dem Weg, vor alte Eisenbahntrasse, ne? Zugewachsen, egal. Wahrscheinlich ist ja als Weg noch eingetragen, weil da vielleicht irgendwann möglicherweise mal ein Fahrradweg draus gemacht wird. Ist aber jetzt noch nicht so weit. In Google Maps schon angelegt, ein Herzchen liegt drauf. Du könntest eigentlich nur mit dem Buschmesser durch. Nein, du kommst mit deinem Panzer und zack, ich bin der, der das Herzchen hat. Zack, ne, schick. Ja. Genau, sehr schöne Überleitung. Ja, wollte ich auch nochmal gesagt haben. Und danach kannst du dich dann über dieses Thema bei einem der vielen Buffet-Events auskotzen, wollte ich jetzt nicht sagen. Du könntest dich darüber bei einem der vielen Buffet-Events unterhalten. Okay. Weißt du, was ein Buffet-Event ist? Ich ahne es, aber ich lasse dich erstmal erzählen. Also ein Buffet-Event ist ein Event, wo sich der Owner überlegt hat, ich gehe jetzt mit einer überschaubaren Anzahl von Geocachern schick essen oder auch unschick. Ich lasse da ein Buffet auffahren und jeder, der an dem Event teilnehmen möchte, der hat auch das Buffet zu ordern. Was? Preis, weiß ich nicht, 10 Euro, 12, 50, 15, keine Ahnung. Also du kannst quasi nur auf dieses Event und mit den Leuten quatschen, wenn du das Buffet bezahlst. Falsch. Stopp. Langsam. Jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt. Jetzt wird eine halbe Stunde vorher vor der Tür ein Logbuch ausgelegt, ja, wo dann jeder hin kann. Nur wird es da eine Unterhaltung geben? Wenn ich doch hingehe und ich nehme an einem Indoor-Event teil, wo ich gewisse Kohle für ein Buffet ausgebe, da stelle ich mich doch nicht für irgendwelche Leute, die nicht dabei sein wollen, die ja nur loggen wollen, vor die Tür und warte, bis die halbe Stunde rum ist, damit ich vielleicht nur mit irgendeinem von denen reden kann, die nicht mit reinkommen, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, das führt doch theoretisch und auch praktisch den Sinn eines GC-Events, nämlich die soziale Komponente der Geocacher, das heißt der Austausch zwischen den Geocachern, vollkommen ad absurdum. Richtig. Was soll das? Eben. Das sind Buffet-Events und die sprießen ähnlich wie diese Angeldosen auf Bäumen. Mhm. Jupp. Ja, da guckst du jetzt blöd und runzelst seine Stirn. Ist so. Buffet-Events. Also die Events von früher kennen wir ja auch schon. Zum Beispiel die Frühstücks-Events. Da wurde sich halt in einem Laden getroffen zum Frühstück. Ja. Aber jedem war es halt freigestellt. Ob er was frühstückt oder nicht. Richtig. Das ist, ja, das ist ja auch das Normale. Eigentlich gehst du ja hin und sagst, okay, ein paar Leute wollen Buffet. Ja. Also ich habe eine Lokalität, 15 Leute haben Buffet geordert und jeder, der sonst kommt, kann natürlich mit allen anderen quatschen, ohne Verzehrszwang. Richtig. Oder wenn er was verzehrt, aber dann bitte auch irgendwas, was halt von der Lokalität ist. Sei es die Getränke oder so. Also keiner bringt jetzt noch seine eigene Flasche mit. Richtig. Aber das ist ja noch in Ordnung. Aber dann zu sagen, nö, kein Buffet, du kommst hier nicht rein. Was soll bitte. Der Scheiß? Ja, eben. Genau das. Und dann steht natürlich im Listing möglicherweise dann auch noch ein riesengroßer Bohai, ne, so für dieses Buffet-Event. Und irgendwo ist da dann vermerkt, ja, Loggen ist draußen. So. Oder so. Ich finde das in sich absurd. Ja, und vor allen Dingen, das Geile ist ja, ne, nochmal Grundregel Nummer 1 von einem normalen Event. Ich muss noch nicht mal im Logbuch stehen. Das ist das Beste, ja, ja. Das heißt also... Aber dann kannst du ja nicht nachvollziehen, wer da war. Also, die meisten werden es nicht können. Ich gehe mal davon aus, dass der Owner das schon kann, weil der wird sich ja die halbe Stunde vorne hinstellen. Aber die anderen werden es nicht nachvollziehen können. Die waren ja drin und haben ja nicht gesehen, wer in der halben Stunde draußen vorbeigelaufen ist. Ja. Es sei denn, es waren die Raucher, die draußen nicht rauchen, die drin nicht rauchen durften. Ja. Und deswegen rausgegangen sind. Aber wenn die sich jetzt natürlich gerade die halbe Stunde das Rauchen verkneifen, dann kriegen die wieder nichts mit. Ja, super Event. Ja, Buffet-Events. Unser Hobby hat schon seltsame Facetten. Ja. Aber dann haben wir das ja auch, ne? Weil du hast ja schon gesagt, Stunden-Event, das habe ich hier noch draufstehen, das hat sich erledigt. Gehst du dieses Jahr auf den Dönerstag? Ich hoffe, ich schaffe es. Wenn wohin? Solingen. Ah, Katternberger Grill, wie jedes Jahr, das muss sein. Da werde ich auch sein, das ist schick. Dann sehen wir uns ja da. Ich hoffe, dass es mir zeitlich passt. Na gut, in dem Zusammenhang. Passt jetzt überhaupt nicht, habe ich wieder keine Überleitung. Ich hatte zufällig gesehen, dass der Herr Kollege Debudi Blogbeitrag bei sich auf der Seite gemacht hat und auf einen Rucksack verlinkt hat, also ein YouTube-Video über einen Rucksack, Stichwort möglicherweise eierlegende Wollmilchsau. Okay. Das ist ein, ich habe mir das einfach mal, ich hatte heute Langeweile, bis ihr kommt, und da dachte ich, das guckst du dir jetzt mal so für Spaß an. Das ist ein Rucksack, der ist wirklich durchdacht. Also du hast da 1000 Möglichkeiten. Also du hast einen Hauptteil, Dann hast du obendrauf so ein Kopfteil auf dem Rucksack, den du aber als eigenständiges Täschchen nehmen kannst. Den kannst du entweder als Daypack tragen oder als Umhängetasche oder an der Hand. Genauso wie den Rucksack, den du als große Tasche oder als Rucksack oder als Viva. Also du hast tausend Möglichkeiten, den umzubauen. Das wird wunderbar präsentiert. Und das ganze Rucksäckelchen kostet auch ganz locker nur, ich schaue sicherheitshalber nochmal drauf, $480. Ja, wunderbar. $480, wie viele Rucksäcke kann ich mir dafür kaufen? Wie viel, oder wie viele Einzeltaschen? Das ist, also wirklich vom Grund, ja gut, es gibt ja auch die Leute, die kaufen sich dieses Militärzeug nicht so total überhöhten Preisen, da dieses in Grün und Camouflage und wie auch immer. Aber logisch, klar, man kann sich natürlich auch viele andere kaufen, aber dieses Ding, das ist halt super durchdacht, nur in meinen Augen, ich fände den super. Viel zu teuer. Leider. Ja. Aber so groß kann mein Weltschmerz es nicht zu besitzen nicht sein, dass ich jetzt sage, der ist es. Eben. Und wenn du dir das Produktvideo anguckst in der Tube, dann bekommst du auch andere Vorschläge von anderen tollen Rucksäcken, die möglicherweise sogar ähnlich geeignet sind. Ja. Wer sich das mal geben möchte, das ist übrigens, also von der Art, wie dieses Video gezeigt wird, super schick. Mhm. Und am Ende habe ich sogar super gelacht, weil am Anfang siehst du einfach nur so einen Dielenboden und der liegt auf diesem Dielenboden und dann zeigt man, was man mit dem Ding so machen kann und wie man da die Teile abkriegt und wie man da noch was einhängen kann und immer auf diesem Dielenboden. Da wird das so seitlich mal verschoben. Das ist richtig geil, also das hat fast was von Professionalität. Ja. Und ganz am Schluss sind dann Leute, die haben den an. Und drehen sich mit dem Ding dann vor der Kamera. Boah, ich habe so gelacht. Das ist, also, wer da Spaß haben will, soll bitte auf die Seite des Kollegen Demodi gehen. Wer es noch nicht gesehen hat, sich das mal angucken. Also da ist, wie gesagt, dieses Video verlinkt. Zu diesem Rucksack ist es sehr amüsant. Okay. Kann ich nur empfehlen, ist ein Lacher wert. Ja, aber schick gemacht. Richtig schick gemacht. Ja, dann haben wir das, dann haben wir die Vents. Dann bleibt eigentlich nur noch Kurti? Kurti? Kennst du Kurti? Ja. Kurti, genau. Irgendwann wird es Kurti geben. Also der Herr Sockenpuppe, von dem habe ich ja nichts mehr gehört. Ja. Also kann ich möglicherweise Kurti für audiovisuelle Vorträge gewinnen. Bei Gelegenheit im Rahmen dieses Podcasts oder darüber hinaus in Dosenhausen. Mhm. Mal gucken. Vielleicht kommt da noch was. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr. Was gibt's zu essen? Ja, das müsstest du jetzt meine Holde fragen. Na ja, nein, ich glaube Gulasch. Ah. Das heißt, diese total zähen Fleischstückchen in irgendeiner Brühe, die es dann mit Spätzle gereicht werden. Aber ich habe auch Bier. Ah, ich muss noch fahren. Wieso? Was? Du bist doch nicht alleine. Ja, ich fahre trotzdem. Warum? Weil ich es kann. Ist das dein Auto? Richtig. Heulsuse. Das sagt der Richtige. Och, meiner ist doch so alt. Guck mal, mein Auto ist, ja, der ist in die Jahre gekommen. Er hat Zellulite, er ist fast 15. Ja. Knaller, oder? Da kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Okay. Ne? Gut, aber ansonsten, denke ich mal, sind wir durch heute, oder? Ja, ja. Und wir müssen wieder extra bezahlen, weil wir über diese Stunde sind. Das ist ja. Ja, wir haben ja noch was offen, oder? Ja, sicher. So. In diesem Audio-Prozessieren da. Nee, Prozess. Ach. Ja, ja. Nennt man das richtig? Ja. Audio. Post-Prozessieren. Nee, also Post-Prozessieren. Ja, ja, so ungefähr. Ja, ja. Alles klar. Ist das ähnlich wie postfaktisch? Ja, leider. Dann müssen wir doch eigentlich sagen. Na, nee, aber da ist es ja richtig, weil das ist ja Post-Processing, ne? Ja. Also nicht Lieferdienst-Processing, Post-Processing. Und es ist später Processing und es ist nicht Prä-Processing, weil es müsste ja eigentlich präfaktisch heißen, weil es ja... Lieber Hörer, an dieser Stelle unterbrechen wir die Aufnahme, weil das kann jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde so weitergehen, bis der Herr endlich zum Punkt kommt. Und tschüss. Du bist gemein.